Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Gnade. Zwei Herren, die gerade in der Toilette waren, versuchten ihn aufzurichten. Doch er war völlig hilflos. Er lag zusammengerollt unten an der Treppe, die er hinuntergestürzt war. Es gelang ihnen, ihn umzudrehen. Sein Hut war ein paar Meter weit gerollt und seine Kleidung war besudelt von dem Dreck und der Schmiere des Fußbodens, auf dem er gelegen hatte, Gesicht nach unten. Seine Augen waren geschlossen und sein Atem machte ein grunzendes Geräusch. Ein dünnes Blutrinnsal sickerte ihm aus dem Mundwinkel. Diese beiden Herren und einer der Kuraten trugen ihn die Treppe hinauf und legten ihn auf den Fußboden der Kneipe wieder hin. Nach 2 Minuten war er von einem Kreis von Männern umringt. Der Geschäftsführer der Kneipe fragte alle, wer er wäre und wer mit ihm zusammen sei. Keiner wusste, wer er war. Aber einer der Kuraten sagte, er habe dem Herrn einen kleinen Rum gebracht. War er allein? Fragte der Geschäftsführer. Nein, Sir, da waren 2 Herren bei ihm. Und wo sind sie? Keiner wusste es. Eine Stimme sagte, er muss Luft kriegen, er ist ohnmächtig. Der Zuschauerkreis weitete sich und schloss sich dann elastisch wieder. Eine dunkle Blutmedaille hatte sich auf dem Mosaikboden neben dem Kopf des Mannes gebildet. Beunruhigt von der grauen Blässe des Gesichts schickte der Geschäftsführer nach einem Polizisten. Sein Kragen wurde geöffnet und seine Krawatte aufgebunden. Er öffnete einen Moment lang die Augen, seufzte und schloss sie wieder. Einer der Herren, die ihn nach oben getragen hatten, hielt einen verbeulten Zylinder in der Hand. Der Geschäftsführer fragte wiederholt, ob niemand wisse, wer der Verletzte sei oder wo seine Freunde abgeblieben wären. Die Tür der Kneipe ging auf und ein riesiger Konstabler trat ein. Eine Menge, die ihm die Gasse hinunter gefolgt war, sammelte sich vor der Tür und bemühte sich, durch die Glasscheiben hineinzuspähen. Der Geschäftsführer berichtete sofort, was er wusste. Der Konstabler, ein junger Mann mit breiten, unbeweglichen Gesichtszügen, hörte zu. Langsam bewegte er den Kopf nach rechts und nach links und vom Geschäftsführer zu der Person auf dem Boden, als fürchte er, Opfer einer Sinnestäuschung zu werden. Dann zog er seinen Handschuh aus, holte ein kleines Buch aus seiner Weste, leckte an der Mine seines Stiftes und schickte sich an, ein Protokoll aufzunehmen. In argwöhnischem Provinzdialekt fragte er, »Wer ist der Mann? Wie heißt er? Und wo wohnt er?« Ein junger Mann im Radfahrerkostüm bahnte sich den Weg durch den Kreis der Umstehenden. Er kniete sofort bei dem Verletzten nieder und verlangte Wasser. Der Konstabler kniete ebenfalls nieder, um Hilfe zu leisten. Der junge Mann wusch das Blut vom Mund des Verletzten und verlangte dann Branntwein. Der Konstabler wiederholte die Aufforderung mit gebieterischer Stimme, bis ein Kurat mit dem Glas herbeigelaufen kam. Der Branntwein wurde dem Mann gewaltsam eingeflößt. Nach ein paar Sekunden öffnete er die Augen und blickte um sich. Er erblickte den Kreis der Gesichter, begriff und bemühte sich aufzustehen. »Geht's wieder einigermaßen?« fragte der junge Mann im Radfahrerkostüm. »Paar Ifmifmeier«, sagte der Verletzte und versuchte aufzustehen. Man half ihm auf die Füße. Der Geschäftsführer sagte etwas von einem Krankenhaus und einige der Umstehenden gaben Ratschläge. Der verbeulte Zylinder wurde dem Mann auf den Kopf gesetzt. Der Konstabler fragte, wo wohnen Sie? Ohne zu antworten begann der Mann, die Schnurrbartspitzen zu zwirbeln. Er verharmloste seinen Unfall. Es wäre nichts weiter, sagte er, nur ein kleiner Unfall. Er sprach mit dicker Zunge. Wo wohnen Sie? Wiederholte der Konstabler. Der Mann sagte, man solle ihm eine Droschke besorgen. Während die Sache debattiert wurde, kam ein großer, lebhafter Herr von heller Hautfarbe und mit einem langen gelben Ulster aus dem entgegengesetzten Teil der Kneipe herüber. Beim Anblick der Szene rief er, »He, Tom, Alter, was fehlt Ihnen denn?« »Pah, nith weier«, sagte der Mann. Der Neuankömmling musterte die jammervolle Gestalt vor sich, wandte sich dann an den Konstabler und sagte, »Es ist schon gut, Konstabler, ich bringe ihn nach Hause.« Der Konstabler hob die Hand an den Helm und antwortete, »In Ordnung, Mr. Power.« »Kommen Sie, Tom«, sagte Mr. Power und fasste seinen Freund am Arm. »Knochen alle heil? Was?« Können Sie gehen?« Der junge Mann im Radfahrerkostüm fasste den Mann am anderen Arm und die Menge teilte sich. »Wie sind Sie denn bloß in diesen Schlamassel geraten?« fragte Mr. Power. »Der Herr ist die Treppe runtergefallen«, sagte der junge Mann. »Ich will Ihnen sehr danken, Sir«, sagte der Verletzte. »Keine Ursache.« »Wollen Sie ihn essen?« »Jetzt nicht. Jetzt nicht.« Die drei Männer verließen die Kneipe und die Menge rieselte durch die Türen auf die Gasse. Der Geschäftsführer ging mit dem Konstabler zur Treppe, um den Ort des Unfalls in Augenschein zu nehmen. Sie gelangten beide zu der Ansicht, dass der Herr den Halt verloren haben müsse. Die Kunden kehrten an den Tresen zurück und ein Kurat machte sich daran, die Blutspuren am Boden aufzuwischen. Als sie in die Grafton Street hinauskamen, pfiff Mr. Power eine Pferdedroschke herbei. Der Verletzte sagte so gut es ging wieder: »Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mein Name ist Kernan.« Der Schreck und die einsetzenden Schmerzen hatten ihn teilweise nüchtern gemacht. »Nicht der Rede wert«, sagte der junge Mann. Sie reichten sich die Hand. Mr. Kernan wurde auf den Wagen gehievt und während Mr. Power dem Droschkenkutscher Anweisungen gab, drückte er dem jungen Mann seinen Dank aus und bedauerte, dass sie nicht doch ein Gläschen zusammen trinken könnten. »Ein andermal«, sagte der junge Mann. Der Wagen fuhr in Richtung Westmoreland Street davon. Als er am Ballast Office vorbeikam, zeigte die Uhr 9:30. Ein scharfer Ostwind traf sie von der Flussmündung her. Mr. Kernan kauerte sich vor Kälte zusammen. Sein Freund bat ihn zu erzählen, wie der Unfall passiert sei. »Ich kann nicht, Mensch«, antwortete er. »Meine Zunge ist verletzt.« »Zeigen Sie mal.« Der andere beugte sich von seinem Sitz herüber und guckte Mr. Kernan in den Mund, konnte jedoch nichts erkennen. Er entzündete ein Streichholz, hielt es geschützt in den hohlen Händen und guckte noch einmal in den Mund, den Mr. Kernan gehorsam aufmachte. Das Schwanken des Wagens brachte das Streichholz dem offenen Mund bald näher, bald ferner. Die unteren Zähne und das Zahnfleisch waren mit geronnenem Blut bedeckt und ein winziges Stück der Zunge schien abgebissen zu sein. Das Streichholz wurde ausgeblasen. »Sieht hässlich aus«, sagte Mr. Power. »Pah, nicht wahr«, sagte Mr. Kernan, machte den Mund zu und zog sich den Kragen seines dreckigen Mantels über den Hals. Mr. Kernan war ein Handlungsreisender der alten Schule, die an die Würde ihres Berufes glaubte. In der Stadt war er nie ohne Gamaschen und einen einigermaßen anständigen Zylinder gesehen worden. »Mit diesen beiden Kleidungsstücken begnadet«, sagte er, »könne ein Mann immer bestehen.« Er setzte die Tradition seines Napoleon fort, des großen Black White, dessen Erinnerung er bisweilen durch Legende und Mimikrie heraufbeschwor. Moderne Geschäftsmethoden hatten ihn nur insoweit verschont, als sie ihm ein kleines Büro in der Crow Street erlaubt hatten, auf dessen Fensterladen der Name seiner Firma nebst der Adresse stand. London, EC. Auf dem Kaminsims dieses kleinen Büros war ein kleines Bleibüchsenbataillon aufgereiht. Und auf dem Tisch vor dem Fenster standen 4 oder 5 Porzellanschalen, die gewöhnlich halb voll waren von einer schwarzen Flüssigkeit. Aus diesen Schalen kostete Mr. Kernan Tee. Er nahm einen Mund voll, zog ihn hoch, sättigte den Gaumen damit und spuckte ihn dann in den Kamin. Dann hielt er inne, um sein Urteil zu fällen. Mr. Power, ein viel jüngerer Mann, war im Royal Irish Constabulary Office in Dublins Castle angestellt. Der Bogen seines gesellschaftlichen Aufstiegs schnitt den Bogen des Abstiegs seines Freundes. Doch Mr. Kernans Abstieg wurde durch den Umstand gemildert, dass einige jener Freunde, die ihn im Zenit seines Erfolges gekannt hatten, ihn als Persönlichkeit immer noch schätzten. Mr. Power war einer dieser Freunde. Seine unerklärlichen Schulden waren in seinem Kreis sprichwörtlich. Er war ein liebenswürdiger junger Mann. Der Wagen hielt vor einem kleinen Haus in der Glasnevin Road und man half Mr. Kernan hinein. Seine Frau brachte ihn ins Bett, während Mr. Power unten in der Küche saß und die Kinder fragte, wo sie zur Schule gingen und bei welchem Buch sie gerade wären. Die Kinder, 2 Mädchen und ein Junge, der Hilflosigkeit ihres Vaters und der Abwesenheit ihrer Mutter bewusst, begannen mit ihm herumzualbern. Ihr Betragen und ihre Aussprache überraschten ihn, und seine Stirn wurde nachdenklich. Nach einer Weile kam Mrs. Kernan in die Küche und rief, was muss man erleben? Eines Tages bringt er sich noch um, Himmel, Herrgott, nochmal. Er trinkt jetzt schon seit Freitag. Mr. Power bemühte sich, ihr zu erklären, dass ihn keine Schuld treffe, dass er durch reinsten Zufall hinzugekommen sei. In Erinnerung an Mr. Powers gute Dienste während häuslicher Streitigkeiten und viele kleine, aber gelegen kommende Darlehen, sagte Mrs. Kernan, »Ach, das brauchen Sie mir doch nicht zu sagen, Mr. Power. Ich weiß, Sie sind ein Freund von ihm, nicht so einer wie ein paar von den anderen, mit denen er sich rumtreiben tut. Die sind ja in Ordnung, solange er Geld in der Tasche hat, um Frau und Familie zu Hause sitzen zu lassen. Schöne Freunde. Ich möchte mal wissen, mit wem er heute Abend zusammen war.« Mr. Power schüttelte den Kopf, sagte jedoch nichts. »Es tut mir leid«, fuhr sie fort, »dass ich nichts da hab, was ich Ihnen anbieten kann. Aber wenn Sie eine Minute warten, schicke ich zu Fogarty um die Ecke.« Mr. Power erhob sich. »Wir haben gewartet, dass er mit dem Geld nach Haus kommt. Es scheint ihm nie in den Kopf zu kommen, dass er überhaupt ein Zuhause hat.« »Nun ja, Mrs. Kernan«, sagte Mr. Power, »wir werden dafür sorgen, dass er eine neue Seite aufschlägt. Ich spreche mit Martin. Er ist der Richtige dafür. Wir kommen abends einmal vorbei und bereden die Sache.« Sie brachte ihn zur Tür. Der Kutscher stampfte den Gehsteig auf und ab und schwang die Arme, um sich zu wärmen. »Es war sehr nett von Ihnen, ihn nach Haus zu bringen«, sagte sie. »Gern geschehen«, sagte Mr. Power. Er kletterte auf den Wagen. Beim Anfahren grüßte er noch einmal, indem er fröhlich den Hut lüftete. »Wir machen einen neuen Menschen aus ihm«, sagte er. »Gute Nacht, Mrs. Kernan.« Mrs. Kernans verdutzte Augen folgten dem Wagen, bis er außer Sicht war. Dann wandte sie sie ab, ging in das Haus und leerte die Taschen ihres Mannes. Sie war eine rührige, praktische Frau im mittleren Alter. Vor noch nicht langer Zeit hatte sie ihre Silberhochzeit gefeiert und die Intimität mit ihrem Mann erneuert, indem sie mit ihm zu Mr. Powers Begleitung Walzer tanzte. In ihren Brauttagen war ihr Mr. Kernan als eine nicht ungalante Gestalt erschienen, und immer noch eilte sie an die Kirchentür, wenn sie von einer Hochzeit hörte, und erinnerte sich beim Anblick des Brautpaars mit lebhaftem Vergnügen, wie sie selber aus der Star of the Sea Church in Sandy Mount geschritten war, auf den Arm eines aufgeräumten, gut genährten Mannes gestützt, der einen schicken Frack und lavendelfarbene Hosen anhatte und auf dem anderen Arm elegant einen Zylinder balancierte. Nach 3 Wochen hatte sie das Leben einer Ehefrau beschwerlich gefunden. Und später, als sie es allmählich unerträglich fand, war sie Mutter geworden. Die Mutterrolle bereitete ihr keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, und 25 Jahre lang hatte sie ihrem Mann mit Weiberlist den Haushalt geführt. Ihre beiden ältesten Söhne waren lanciert. Einer arbeitete in einer Textilhandlung in Glasgow und der andere war Schreiber bei einem Teehändler in Belfast. Es waren gute Söhne. Sie schrieben regelmäßig und schickten manchmal Geld nach Hause. Die anderen Kinder gingen noch zur Schule. Mr. Kernan schickte am folgenden Tag einen Brief ins Büro und blieb im Bett. Sie machte ihm eine Bouillon und zankte ihn gründlich aus. Sie nahm seine häufigen Trinkereien hin, als wären sie ein Bestandteil des Wetters, brachte ihn pflichtschuldig wieder auf die Beine, wann immer er da niederlag, und versuchte ihn stets zu bewegen, sein Frühstück zu essen. Es gab schlimmere Ehemänner. Seit die Jungen erwachsen waren, hatte er nie wieder getobt und geschlagen. Und sie wusste, er würde zu Fuß bis zum Ende der Thomas Street und wieder zurückgehen, um auch nur eine kleine Bestellung hereinzubringen. 2 Abende später besuchten ihn seine Freunde. Sie führte sie in sein Schlafzimmer hinauf, dessen Luft von einem persönlichen Geruch durchdrungen war, und ließ sie sich an den Kamin setzen. Mr. Kernans Zunge, deren gelegentlicher stechender Schmerz ihn den Tag über ein wenig reizbar gemacht hatte, wurde höflicher. Er saß, von Kissen gestützt, aufgerichtet im Bett, und die etwas erhöhte Farbe seiner angeschwollenen Wangen gab ihnen das Aussehen warmer Aschenglut. Er bat seine Gäste, die Unordnung in seinem Zimmer zu entschuldigen, blickte sie aber gleichzeitig ein wenig stolz an. Mit dem Stolz eines Veteranen. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass er das Opfer eines Komplotts war, welches seine Freunde Mr. Cunningham, Mr. McCoy und Mr. Power Mrs. Kernan im Wohnzimmer enthüllt hatten. Die Idee hatte Mr. Power gehabt, aber die Ausführung war Mr. Cunningham anvertraut worden. Mr. Kernan war protestantischer Abstammung. Und obwohl er zur Zeit seiner Heirat zum katholischen Glauben konvertiert war, hatte er sich 20 Jahre lang dem Schoße der Kirche ferngehalten. Darüber hinaus stichelte er gerne gegen den Katholizismus. Mr. Cunningham war für einen solchen Fall genau der Richtige. Er war ein älterer Kollege von Mr. Power. Sein eigenes häusliches Leben war nicht sehr glücklich. Die Leute hatten großes Mitleid mit ihm, denn es war bekannt, dass er eine nicht vorzeigbare Frau geheiratet hatte, die eine unheilbare Trinkerin war. Sechsmal hatte er ihr den Haushalt eingerichtet und jedes Mal hatte sie ihm die Möbel versetzt. Alle hatten sie vor dem armen Martin Cunningham Respekt. Er war ein durch und durch vernünftiger Mann, einflussreich und intelligent. Seine schneidende Menschenkenntnis, ein natürlicher Scharfsinn, der durch langen Umgang mit Fällen in den Polizeigerichten noch spezifischer geworden war, war durch kurzes Eintauchen in die Wasser allgemeiner Philosophie gemildert worden. Er kannte sich aus. Seine Freunde beugten sich seinen Meinungen und waren der Ansicht, sein Gesicht gliche dem Shakespeares. Als ihr das Komplott enthüllt worden war, hatte Mrs. Kernan gesagt, »Ich lege es alles in Ihre Hände, Mr. Cunningham.« Nach einem Vierteljahrhundert Eheleben waren ihr sehr wenige Illusionen verblieben. Religion war für sie eine Gewohnheit. Und sie vermutete, dass ein Mann im Alter ihres Gatten sich vor dem Tod nicht mehr beträchtlich ändern würde. Sie war versucht, seinen Unfall sonderbar passend zu finden. Und nur weil sie nicht blutrünstig erscheinen wollte, sagte sie den Herrn nicht, dass es Mr. Kernans Zunge nicht schade, wenn sie ein Stück kürzer wäre. Jedoch war Mr. Cunningham ein tüchtiger Mann. Und Religion war Religion. Der Plan könnte ja etwas nützen. Und zumindest konnte er nicht schaden. Ihre Glaubensinhalte waren nicht extravagant. Sie glaubte fest ans Herz Jesu, als an den am allgemeinsten nützlichen aller katholischen Andachtsgegenstände, und billigte die Sakramente. Ihr Glaube wurde durch ihre Küche begrenzt, aber wenn man es von ihr verlangte, konnte sie auch an die irische Todesfee und an den Heiligen Geist glauben. Die Herren begannen, über den Unfall zu sprechen. Mr. Cunningham sagte, er habe einmal von einem ähnlichen Fall gehört. Ein 70-Jähriger habe sich einmal während eines epileptischen Anfalls ein Stück seiner Zunge abgebissen, und das Stück sei wieder nachgewachsen, so dass niemand irgendeine Spur des Bisses wahrnehmen konnte. »Na, ich bin nicht 70«, sagte der Invalide. »Gott behüte«, sagte Mr. Cunningham. »Es tut doch jetzt nicht mehr weh«, fragte Mr. McCoy. Mr. McCoy war einst ein Tenor von einigem Ansehen gewesen. Seine Frau, früher Sopranistin, gab immer noch kleinen Kindern Klavierstunden zu niedrigem Preis. Seine Lebenslinie hatte nicht eben die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten gebildet, und zeitweise hatte er sich mit List und Tücke durchschlagen müssen. Er war Angestellter bei der Midland-Eisenbahn gewesen, Anzeigenakquisiteur für The Irish Times und The Freeman's Journal, Stadtreisender auf Kommissionsbasis für eine Kohlenfirma. Privatdetektiv, Schreiber im Büro des Sub-Sheriff. Und unlängst war er Sekretär des City Coroner geworden. Seine neue Tätigkeit ließ ihn sich beruflich für Mr. Kernans Fall interessieren. »Wehtun? Nicht sehr«, antwortete Mr. Kernan. »Aber mir ist so scheußlich, ich fühle mich kotzelend.« »Das ist der Schnaps«, sagte Mr. Cunningham fest. »Nein«, sagte Mr. Kernan. »Ich glaube, ich habe mir auf dem Wagen eine Erkältung geholt. Irgendetwas kommt mir immer in die Kehle, Schleim oder Mukus«, sagte Mr. McCoy. »Es kommt immer wie von unten in meine Kehle, scheußlich.« »Ja, ja«, sagte Mr. McCoy, »das ist der Thorax.« Er blickte Mr. Cunningham und Mr. Power gleichzeitig herausfordernd an. Mr. Cunningham nickte schnell mit dem Kopf und Mr. Power sagte, »Nun, Ende gut, alles gut.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden, mein Alter«, sagte der Invalide. Mr. Power machte eine wegwerfende Handbewegung. »Diese beiden anderen, mit denen ich zusammen war, wer war es denn?«, fragte Mr. Cunningham. »Ein Mann, ich weiß nicht, wie er heißt, verdammt, wie hieß er bloß, so ein Kleiner mit rotblonden Haaren. Und wer noch? Harford«, sagte Mr. Cunningham. Wenn Mr. Cunningham diese Bemerkung machte, schwiegen die Leute. Es war bekannt, dass der Sprecher geheime Informationsquellen hatte. In diesem Fall verfolgte die eine Silbe einen moralischen Zweck. Mr. Harford gehörte manchmal einem kleinen Kommando an, das die Stadt sonntags kurz nach Mittag verließ, und zwar mit dem Ziel, baldmöglichst in einem Wirtshaus der Außenbezirke der Stadt anzukommen, wo sich seine Mitglieder ordnungsgemäß als bona fide Reisende auswiesen. Seine Reisegenossen indessen hatten sich nie bereit gefunden, seiner Herkunft zu übersehen. Er hatte sein Leben als obskurer Finanzier begonnen, indem er Arbeit an kleine Beträge zu Wucherzinsen lieh. Später war er Partner eines sehr dicken kleinen Herrn geworden, Mr. Goldberg von der Liffey Loan Bank. Obwohl er niemals mehr als gerade dem jüdischen Moralkodex angehangen hatte, sprachen seine katholischen Glaubensbrüder von ihm bitter als einem irischen Juden und Analphabeten, wann immer sie durch ihn oder einen Beauftragten unter seinen Forderungen zu leiden hatten, und sahen die göttliche Missbilligung des Wuchers in der Person seines schwachsinnigen Sohnes offenbart. Zu anderen Zeiten erinnerten sie sich seiner guten Seiten. »Ich möchte wissen, wo er abgeblieben ist«, sagte Mr. Kernan. Er wünschte, die Einzelheiten des Vorfalls im Dunkeln zu lassen. Er wünschte, seine Freunde in dem Glauben zu wiegen. Es hätte irgendein Versehen gegeben. Mr. Harford und er hätten einander verfehlt. Seine Freunde, die sich in Mr. Harfords Trinkgewohnheiten durchaus auskannten, schwiegen. Mr. Power sagte noch einmal, »Ende gut, alles gut.« Mr. Kernan wechselte sofort das Thema. »Das war ein anständiger junger Mann, dieser Mediziner«, sagte er. »Wenn er nicht dazugekommen wäre...« »Tja, wenn er nicht dazugekommen wäre«, sagte Mr. Power, »wären leicht 7 Tage drin gewesen. Und nicht etwa wahlweise Geldstrafe.« »Ja, ja«, sagte Mr. Kernan und versuchte, sich zu erinnern. »Ich erinnere mich jetzt, dass ein Polizist da war. Ein anständiger junger Kerl, schien mir. Wie ist das überhaupt passiert?« »Was passiert ist, ist, dass sie stockblau waren, Tom«, sagte Mr. Cunningham ernst. »Ein wahres Wort«, sagte Mr. Kernan ebenso ernst. »Ich nehme an, Sie haben den Konstabler geschmiert, Jack«, sagte Mr. McCoy. Mr. Power schätzte es nicht, mit dem Vornamen angeredet zu werden. Er war nicht zugeknöpft, aber er konnte nicht vergessen, dass Mr. McCoy unlängst einen Kreuzzug unternommen hatte, um Reisetaschen und Koffer aufzutreiben, damit Mrs. McCoy imaginären Engagements auf dem Lande nachkommen könne. Die Abgeschmacktheit des Spiels brachte ihn mehr auf als die Tatsache, dass er sein Opfer geworden war. Er beantwortete die Frage darum so, als hätte Mr. Kernan sie gestellt. Der Bericht empörte Mr. Kernan. Er war sich seiner bürgerlichen Pflichten durchaus bewusst, wünschte, mit seiner Stadt unter wechselseitig ehrbaren Bedingungen auszukommen. Und jeder Affront durch jemand, den er Knollfink nannte, brachte ihn auf. »Bezahlen wir dafür Steuern?«, fragte er, »damit diese Blödhammel etwas zu essen und anzuziehen haben? Und weiter sind sie doch nichts.« Mr. Cunningham lachte. Er war nur während der Dienststunden Beamter des Castle. »Wie sollten Sie auch etwas anderes sein, Tom?«, fragte er. Er verfiel in breiten Provinzdialekt und sagte befehlend, »65, fang dein Kohl!« Alle lachten. Mr. McCoy, der durch egal welche Tür Eingang in das Gespräch finden wollte, tat, als hätte er die Geschichte noch nie gehört. Mr. Cunningham sagte, »So soll es in dem Depot zugehen. Jedenfalls heißt es so, nicht? Wo sie diese Riesenkerle vom Land drillen, diese Rindsviecher, nicht? Der Sergeant lässt sie sich in einer Reihe an der Wand aufpflanzen und die Teller hochhalten.« Er illustrierte die Geschichte mit grotesken Gesten. »Beim Essen, nicht? Dann hat er ein Mordsding von einer Schüssel mit Kohl vor sich auf dem Tisch und ein Mordsding von einer Kelle wie eine Schaufel. Er nimmt eine Ladung Kohl auf die Kelle und pfeffert sie quer durch den Raum. Und die armen Teufel müssen versuchen, sie auf ihren Tellern zu fangen. 65, fang dein Kohl!« Alle lachten von neuem. Aber Mr. Kernan war immer noch etwas empört. Er redete davon, einen Brief an die Zeitungen zu schreiben. »Diese Yahoos, die hierher kommen«, sagte er, »denken, sie können die Leute herumkommandieren. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, Martin, was das für Männer sind.« Mr. Cunningham ließ bedingtes Einverständnis erkennen. »Es ist wie alles auf dieser Welt«, sagte er. »Es gibt Schlechte darunter und es gibt auch Gute.« »Oh ja, es gibt auch Gute, das gebe ich zu«, sagte Mr. Kernan befriedigt. »Es ist besser, man hat nichts mit ihnen zu tun«, sagte Mr. McCoy, »meine ich.« Mrs. Kernan kam herein, stellte ein Tablett auf den Tisch und sagte, »Bedienen Sie sich, meine Herren.« Mr. Power stand auf, um seines Amtes zu walten, und bot ihr seinen Stuhl an. Sie lehnte ab, da sie unten am Bügeln wäre, und nachdem sie Mr. Cunningham hinter Mr. Powers Rücken zugenickt hatte, wollte sie das Zimmer wieder verlassen. Ihr Mann rief ihr zu, »Und für mich hast du nichts, Schatzi?« »Ach geh, du kannst eine hinter die Ohren kriegen«, sagte Mrs. Kernan schnippisch. Ihr Mann rief ihr nach, »Nichts für den armen kleinen Olschen.« Er verstellte Gesicht und Stimme so komisch, dass die Verteilung der Stoutflaschen unter allgemeiner Heiterkeit vor sich ging. Die Herren tranken aus ihren Gläsern, stellten die Gläser zurück auf den Tisch und schwiegen. Dann wandte sich Mr. Cunningham an Mr. Power und sagte beiläufig, »Also Donnerstagabend, haben Sie gesagt, Jack.« »Donnerstag, ja«, sagte Mr. Power. »In Ordnung«, sagte Mr. Cunningham prompt. »Wir können uns bei McAuley treffen«, sagte Mr. McCoy. »Das wird das Günstigste sein.« »Aber wir dürfen nicht zu spät kommen«, sagte Mr. Power ernst, »denn es wird bestimmt proppenvoll.« »Wir können uns um 6:30 treffen«, sagte Mr. McCoy. »In Ordnung«, sagte Mr. Cunningham. »Also dann um 6:30 bei McAuley.« Es trat ein kurzes Schweigen ein. Mr. Kernan wartete, ob er ins Vertrauen seiner Freunde gezogen werden würde. Dann erkundigte er sich. »Was ist denn im Busch?« »Ach, nichts weiter«, sagte Mr. Cunningham. »Es ist nur eine kleine Angelegenheit, die wir für Donnerstag planen.« »Die Oper, was?« fragte Mr. Kernan. »Nein, nein«, sagte Mr. Cunningham in ausweichendem Ton. »Es ist nur eine kleine geistliche Angelegenheit.« »Ach so«, sagte Mr. Kernan. Wieder trat ein Schweigen ein. Dann sagte Mr. Power unumwunden, »Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Tom, wir wollen einen Bußgottesdienst mitmachen.« »Ja, so ist's«, sagte Mr. Cunningham. »Jack und ich und McCoy hier, wir wollen mal richtig reinen Tisch machen.« Er brachte die Metapher mit einer gewissen schlichten Energie heraus und fuhr von seiner eigenen Stimme ermutigt fort, »Nämlich, wir können ruhig zugeben, dass wir eine ganz schöne Bande von Lumpenhunden sind. Einer wie der andere. Ich sage, einer wie der andere«, fügte er mit barscher Barmherzigkeit hinzu und wandte sich an Mr. Power. »Geben Sie's zu.« »Ich geb's zu«, sagte Mr. Power. »Ich geb's auch zu«, sagte Mr. McCoy. »Also machen wir mal alle zusammen reinen Tisch«, sagte Mr. Cunningham. Auf einmal schien ihm ein Einfall zu kommen. Er wandte sich plötzlich an den Invaliden und sagte, »Wissen Sie, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, Tom? Sie könnten mitmachen, und dann tanzen wir da zu viert an.« »Gute Idee«, sagte Mr. Power. »Wir vier zusammen«, Mr. Kernan schwieg. Er wusste mit dem Vorschlag sehr wenig anzufangen, aber da er begriff, dass irgendwelche geistigen Instanzen im Begriff standen, sich seinetwegen zu bemühen, meinte er, sei es seiner Würde schuldig, sich halsstarrig zu zeigen. Eine ganze Weile nahm er an der Unterhaltung nicht teil, sondern hörte mit einem Ausdruck ruhiger Feindseligkeit zu, wie seine Freunde über die Jesuiten diskutierten. »Ich denke gar nicht so schlecht von den Jesuiten«, sagte er, als er sich schließlich doch einmischte. »Sie sind ein gebildeter Orden. Ich glaube, Sie meinen es auch gut.« »Sie sind der glorreichste Orden der Kirche, Tom«, sagte Mr. Cunningham begeistert. »Der Jesuitengeneral kommt gleich nach dem Papst.« »Das steht absolut fest«, sagte Mr. McCoy. »Wenn man gute Arbeit verlangt und keine Scherereien, dann muss man zu einem Jesuiten gehen. Das sind die Jungs, die Einfluss haben. Ich will Ihnen mal einen Fall erzählen. Die Jesuiten sind ein tadelloser Verein«, sagte Mr. Power. »Das ist eine seltsame Sache«, sagte Mr. Cunningham, »mit dem Jesuitenorden. Jeder andere Kirchenorden musste irgendwann einmal erneuert werden. Aber der Jesuitenorden wurde kein einziges Mal erneuert. Er ist niemals abtrünnig geworden.« »Wirklich?«, fragte Mr. McCoy. »Das stimmt«, sagte Mr. Cunningham. »Das ist historisch.« Man braucht sich nur ihre Kirche anzusehen, sagte Mr. Power. Oder die Gemeinde, die sie haben. Die Jesuiten versorgen die Oberschicht, sagte Mr. McCoy. Natürlich, sagte Mr. Power. Ja, sagte Mr. Kernan. Drum habe ich etwas für sie übrig. Manche von diesen Weltgeistlichen dagegen, diesen Unwissenden, Aufgeblasenen, es sind alles rechtschaffene Männer, sagte Mr. Cunningham. Jeder auf seine Weise. Die irische Priesterschaft wird in der ganzen Welt hoch geachtet. Allerdings, sagte Mr. Power. Nicht wie manche andere Priesterschaft auf dem Kontinent, sagte Mr. McCoy, die den Namen nicht verdient. Vielleicht haben Sie recht, sagte Mr. Kernan einlenkend. Natürlich habe ich recht, sagte Mr. Cunningham. Ich bin doch nun lange genug auf der Welt und habe mich überall umgesehen, um Menschen beurteilen zu können. Die Herren gaben einander das Beispiel und tranken von Neuem. Mr. Kernan schien im Geiste abzuwägen. Er war beeindruckt. Er hatte eine hohe Meinung von Mr. Cunninghams Fähigkeit, Menschen zu beurteilen und in Gesichtern zu lesen. Er bat um Einzelheiten. »Ach, es ist einfach ein Bußgottesdienst, nicht?« sagte Mr. Cunningham. »Pater Purden veranstaltet ihn. Er ist für Geschäftsleute gedacht, nicht?« »Er wird uns schon nicht so hart rannehmen, Tom«, sagte Mr. Power gewinnend. »Pater Purden«, fragte der Invalide. »Den müssen Sie doch kennen, Tom«, sagte Mr. Cunningham mannhaft. »Ein wirklich feiner Kerl. Er ist ein Mann dieser Welt, genau wie wir.« »Ach, ja, ich glaube, ich kenne ihn. Ziemlich rotes Gesicht, groß, genau. Und sagen Sie, Martin, ist er ein guter Prediger?« »Nein, das ist eigentlich gar keine Predigt, nicht? Es ist nur eine Art freundliche Ansprache, nicht? Richtig vernünftig.« Mr. Kernan überlegte. Mr. McCoy sagte, »Pater Tom Burke, das war einer.« »Tja, Pater Tom Burke«, sagte Mr. Cunningham, »das war ein geborener Redner. Haben Sie den je gehört, Tom?« »Ob ich den je gehört habe«, sagte der Invalide gereizt, »allerdings gehört habe ich ihn.« »Und doch heißt es, dass er kein großer Theologe war«, sagte Mr. Cunningham. »Wirklich?«, fragte Mr. McCoy. »Na, es war natürlich nichts verkehrt, nicht? Nur manchmal soll er gepredigt haben, was nicht ganz orthodox war.« »Ach, er war schon ein großartiger Bursche«, sagte Mr. McCoy. »Gehört habe ich ihn einmal«, fuhr Mr. Kernan fort, »ich weiß nicht mehr, was das Thema seines Vortrags war. Crofton und ich waren hinten im Parkett, nicht? Im Schiff«, sagte Mr. Cunningham. »Ja, hinten, bei der Tür. Ich weiß nicht mehr, was... Ach ja, es war über den Papst, den verstorbenen Papst. Ich kann mich noch gut erinnern. Ehrenwort, es war großartig. Der Stil der Ansprache und seine Stimme, mein Gott, hatte der eine Stimme. Den Gefangenen des Vatikans nannte er ihn. Ich weiß noch, dass Crofton zu mir sagte, als wir hinauskamen, »Aber Crofton, der ist doch Orangist, oder?« fragte Mr. Power. »Klar«, sagte Mr. Kernan. Und zwar ein verdammt anständiger Orangist. Wir gingen zu Butler in der Moore Street. Ich war ehrlich ergriffen, bei Gott, das ist die Wahrheit. Und ich erinnere mich genau an seine Worte. Kernan, sagte er, wir beten an verschiedenen Altären, sagte er, aber unser Glaube ist der gleiche. Ich fand das sehr schön gesagt. Da ist eine Menge dran, sagte Mr. Power. Wenn Pater Tom predigte, hat es immer haufenweise Protestanten in der Kirche gegeben. »So groß ist der Unterschied zwischen uns nicht«, sagte Mr. McCoy. »Wir glauben alle an«, er zögerte einen Augenblick, »an den Erlöser. Nur, dass die nicht an den Papst und an die Mutter Gottes glauben.« »Aber natürlich«, sagte Mr. Cunningham ruhig und wirkungsvoll, »ist unsere Religion die Religion, der alte, ursprüngliche Glaube.« »Ohne jeden Zweifel«, sagte Mr. Kernan warm. Mrs. Kernan kam an die Schlafzimmertür und verkündete, »Hier kommt noch ein Besuch für dich.« »Wer denn?« »Mr. Fogarty.« »Herein, immer herein.« Ein bleiches, ovales Gesicht kam ans Licht. Der Bogen seines blonden, herabhängenden Schnurrbarts wiederholte sich in den blonden Augenbrauen, die sich über angenehm verwunderten Augen wölbten. Mr. Fogarty war ein bescheidener Krämer. Er war mit einem konzessionierten Lokal in der Stadt geschäftlich gescheitert, weil seine Finanzlage ihn genötigt hatte, sich an zweitklassige Brenner und Brauer zu binden. Er hatte dann einen kleinen Laden auf der Glasnevin Road aufgemacht, wo, wie er sich schmeichelte, seine Umgangsformen ihm die Gunst der Hausfrauen der Umgegend gewinnen würden. Er legte eine gewisse Anmut an den Tag, beschenkte kleine Kinder und artikulierte sorgfältig. Er war nicht ungebildet. Mr. Fogarty brachte ein Geschenk mit, einen halben Liter Special Whisky. Er erkundigte sich höflich nach Mr. Kernans Befinden, stellte sein Geschenk auf den Tisch und setzte sich als Gleichberechtigter zu der Gesellschaft. Mr. Kernan wusste das Geschenk umso mehr zu würdigen, als ihm bewusst war, dass von Mr. Fogarty noch eine kleine Lebensmittelrechnung offen stand. Er sagte, »Ich wusste doch, auf Sie ist Verlass, Alter. Machen Sie die bitte auf, Jack.« Wieder waltete Mr. Power seines Amtes. Gläser wurden ausgespült und 5 kleine Whiskys ausgeschenkt. Dieser neue Einfluss belebte die Unterhaltung. Mr. Fogarty, der nur einen kleinen Teil der Sitzfläche seines Stuhls in Anspruch nahm, war besonders interessiert. Papst Leo XIII., sagte Mr. Cunningham, war einer der Leuchten seiner Zeit. Sein großer Gedanke war die Vereinigung der römischen und der griechischen Kirche, nicht? Das war sein Lebensziel. Ich habe oft gehört, dass er einer der intelligentesten Männer Europas war, sagte Mr. Power. Ich meine, außer dass er Papst war. Das war er auch, sagte Mr. Cunningham, wenn nicht sogar der Intelligenteste. Sein Wahlspruch nicht als Papst war Lux auf Lux, Licht auf Licht. Nein, nein, sagte Mr. Fogarty eifrig. Ich glaube, da irren Sie sich. Es war Lux in Tenebris, glaube ich. Licht in der Finsternis. Ah ja, sagte Mr. McCoy, Tenebrae. Gestatten Sie, sagte Mr. Cunningham bestimmt. Es war Lux auf Lux. Und der Wahlspruch von seinem Vorgänger Pius IX. War Krux auf Krux, das heißt Kreuz auf Kreuz, um den Unterschied zwischen ihren Pontifikaten deutlich zu machen. Der Folgerung wurde stattgegeben. Mr. Cunningham fuhr fort. Papst Leo war ein großer Gelehrter und Dichter, nicht? Er hatte ein markantes Gesicht, sagte Mr. Kernan. Ja, sagte Mr. Cunningham, er hat lateinische Gedichte geschrieben. Wirklich? Fragte Mr. Fogarty. Mr. McCoy kostete zufrieden von seinem Whisky, schüttelte in doppelter Absicht den Kopf und sagte, »Das ist kein Witz, sage ich Ihnen.« »Das haben wir auf der Penny-Schule nicht gelernt, Tom«, sagte Mr. Power und folgte Mr. McCoys Beispiel. »Schon so mancher ehrliche Mann ist mit einem Stück Torf und der Brock in die Penny-Schule gegangen«, sagte Mr. Kernan sentenziös. »Das alte System war doch das Beste. Einfache, ehrliche Erziehung. Nichts von diesem modernen Sums.« »Ganz richtig«, sagte Mr. Power. »Keine Entbehrlichkeiten«, sagte Mr. Fogarty. Er artikulierte das Wort sorgfältig und trank dann ernst. »Ich erinnere mich, gelesen zu haben«, sagte Mr. Cunningham, »dass eins der Gedichte von Papst Leo über die Erfindung der Fotografie ging. Auf Lateinisch natürlich.« »Über die Fotografie?« rief Mr. Kernan. »Ja«, sagte Mr. Cunningham. Auch er trank aus seinem Glas. »Nun«, sagte Mr. McCoy, »ist die Fotografie nicht etwas Wunderbares, wenn man es einmal genau bedenkt?« »Aber natürlich«, sagte Mr. Power, »große Geister erkennen manches.« »Wie der Dichter sagt, große Geister sind dem Wahnsinn nahe«, sagte Mr. Fogarty. Mr. Kernan schien im Geiste beunruhigt. Er gab sich Mühe, sich einige heikle Punkte der protestantischen Theologie ins Gedächtnis zu rufen und wandte sich schließlich an Mr. Cunningham. »Nun sagen Sie mal, Martin«, sagte er, »waren nicht einige von den Päpsten, natürlich nicht unser heutiger oder sein Vorgänger, aber einige von den alten Päpsten, nicht so ganz, Sie wissen schon, so ganz astrein?« Es trat ein Schweigen ein. Mr. Cunningham sagte, »Na klar, es gab einige üble Figuren. Aber das Erstaunliche ist dies. Kein einziger von ihnen, nicht der größte Säufer, nicht der größte Erzhalunke, kein einziger von ihnen hat je mit einem Wort ex cathedra eine falsche Lehre verkündet. Also wenn das nicht erstaunlich ist.« »Allerdings«, sagte Mr. Kernan. »Ja, weil wenn der Papst ex cathedra spricht«, erklärte Mr. Fogarty, »dann ist er unfehlbar.« »Ja«, sagte Mr. Cunningham. Oh, ich weiß Bescheid über die Unfehlbarkeit des Papstes. Ich erinnere mich, dass ich damals jünger war. Oder war vielmehr... Mr. Fogerty unterbrach. Er nahm die Flasche und schenkte den anderen ein wenig nach. Mr. McCoy, der sah, dass es für die ganze Runde nicht mehr reichte, machte geltend, dass er sein erstes Glas noch nicht ausgetrunken habe. Die anderen erklärten sich unter Protest einverstanden. Die leichte Musik des in die Gläser fallenden Whiskys bildete ein angenehmes Zwischenspiel. »Wobei waren Sie gerade gewesen, Tom?« fragte Mr. McCoy. »Bei der päpstlichen Unfehlbarkeit«, sagte Mr. Cunningham. »Das war die großartigste Szene in der ganzen Geschichte der Kirche.« »Wieso das, Martin?« fragte Mr. Power. Mr. Cunningham hob zwei dicke Finger hoch. »In der heiligen Kongregation der Kardinäle und Erzbischöfe und Bischöfe, nicht, waren zwei, die dagegen stimmten, während alle anderen dafür waren. Das ganze Konklave bis auf diese zwei war einmütig. Nein, sie wollten nichts davon wissen.« »Ha«, sagte Mr. McCoy. »Und das war ein deutscher Kardinal namens Dolling oder Dowling oder...« »Dowling war kein Deutscher, das steht mal fest«, sagte Mr. Power lachend. »Na, also dieser große deutsche Kardinal, egal wie er hieß, war der eine. Und der andere war John McHale.« »Was?« rief Mr. Kernan. »Sie meinen John von Tuam?« »Sind Sie da ganz sicher?« fragte Mr. Fogerty zweifelnd. »Ich dachte, es war irgendein Italiener oder Amerikaner.« »John von Tuam«, wiederholte Mr. Cunningham, »war derjenige welcher.« Er trank, und die anderen Herren folgten seinem Beispiel. Dann fuhr er fort. »Da waren sie zugange, alle die Kardinäle und Bischöfe und Erzbischöfe von allen Ecken und Enden der Erde. Und diese beiden kämpften auf Teufel komm raus, bis schließlich der Papst selber aufstand und die Unfehlbarkeit ex cathedra zu einem Dogma der Kirche erklärte. In genau diesem Augenblick stand John McHale auf, der endlos dagegen anargumentiert hatte und brüllte mit Löwenstimme, »Credo!« »Ich glaube«, sagte Mr. Fogerty. »Credo«, sagte Mr. Cunningham. Das zeigte, was für einen Glauben er hatte. In dem Augenblick, wo der Papst sprach, hat er sich unterworfen. »Und was war mit Dowling?« fragte Mr. McCoy. »Der deutsche Kardinal wollte sich nicht unterwerfen. Er ist aus der Kirche ausgetreten.« Mr. Cunninghams Worte hatten im Geist seiner Zuhörer das unermessliche Bild der Kirche aufgebaut. Seine tiefe, heisere Stimme hatte sie erschauern lassen, als sie das Wort des Glaubens und der Unterwerfung sprach. Als Mrs. Kernan hereinkam, ihre Hände trocknend, kam sie in eine feierliche Gesellschaft. Sie störte die Stille nicht, sondern lehnte sich über die Stange am Fußende des Bettes. »Ich habe John McHale einmal gesehen«, sagte Mr. Kernan, »und ich werde es zeitlebens nicht vergessen.« Er wandte sich Bestätigung heischend an seine Frau. »Ich habe dir's doch oft erzählt.« Mrs. Kernan nickte. »Es war bei der Enthüllung des Denkmals von Sir John Gray. Edmund Dwyer Gray sprach, quasselte so drauf los, und da war dieser alte Bursche, dieser griesgrämig aussehende alte Kerl, und sah ihn unter seinen buschigen Augenbrauen an.« Mr. Kernan legte die Stirn in Falten, senkte den Kopf wie ein gereizter Stier und starrte seine Frau an. »Mein Gott«, rief er und machte wieder sein natürliches Gesicht. »Ich habe nie so einen Blick bei jemand gesehen. Es war, als sollte es heißen, ich weiß schon, was mit dir los ist, mein Freundchen.« Er hatte einen Blick wie ein Falke. »Keiner von den Grays hat was getaugt«, sagte Mr. Power. Wieder trat Schweigen ein. Mr. Power wandte sich an Mrs. Kernan und sagte mit jäher Vertraulichkeit: »Na, Mrs. Kernan, wir machen aus Ihrem Mann hier noch einen guten, heiligen, frommen und gottesfürchtigen, rechtgläubigen Katholiken.« Er schwenkte seinen Arm allumfassend über die ganze Gesellschaft. »Wir gehen zusammen zum Bußgottesdienst und beichten unsere Sünden. Und weiß Gott, wir haben es dringend nötig.« »Ich habe nichts dagegen«, sagte Mr. Kernan und lächelte leicht nervös. Mrs. Kernan hielt es für klüger, ihre Genugtuung zu verbergen. So sagte sie nur: »Mir tut der arme Priester leid, der sich deine Geschichte anhören muss.« Mr. Kernans Gesichtsausdruck wechselte. Wenn sie ihm nicht passt, sagt der Herr Basch, kann er sonst was machen. Ich erzähle ihm einfach meine kleine Jammergeschichte. So ein schlechter Kerl bin ich nicht. Mr. Cunningham griff prompt ein. Wir widersagen dem Teufel, sagte er, gemeinsam und all seinen Werken und all seinem Gepränge. Weiche von mir, Satan, sagte Mr. Fogarty lachend und sah die anderen an. Mr. Power sagte nichts. Er fühlte sich total übertrumpft, aber ein zufriedener Ausdruck huschte über sein Gesicht. Wir haben nichts weiter zu tun, sagte Mr. Cunningham, als mit brennenden Kerzen in der Hand aufzustehen und unser Taufgelöbnis zu erneuern. Ach ja, vergessen Sie die Kerze nicht, Tom, sagte Mr. McCall, was immer Sie auch tun. Was? Sagte Mr. Kernan. Ich muss eine Kerze haben? Aber ja doch, sagte Mr. Cunningham. Nein, verdammt nochmal, sagte Mr. Kernan klaren Sinnes. Da hört's bei mir auf. Das andere erledige ich schon. Ich erledige den Bußgottesdienst und die Beichte und das ganze Geschäft, aber keine Kerzen. Nein, verdammt nochmal, Kerzen sind bei mir nicht drin. Er schüttelte mit komischem Ernst den Kopf. Hör sich das einer an, sagte seine Frau. Kerzen sind bei mir nicht drin, sagte Mr. Kernan, der sich bewusst war, Eindruck auf seine Zuhörerschaft gemacht zu haben, und schüttelte den Kopf weiter hin und her. Dieses Laterna Magica-Geschäft ist bei mir nicht drin. Alle lachten herzhaft. »Da haben Sie einen schönen Katholiken«, sagte seine Frau. »Keine Kerzen«, wiederholte Mr. Kernan hartnäckig. »Das kommt nicht in die Tüte.« Das Querschiff der Jesuitenkirche in der Gardiner Street war nahezu voll, und immer noch kamen in einem Fort Herren zur Seitentür herein und gingen, vom Laienbruder eingewiesen, auf Zehenspitzen die Gänge entlang, bis sie eine Sitzgelegenheit fanden. Die Herren waren alle gut gekleidet und korrekt. Das Licht der Kirchenlampen fiel auf eine Versammlung schwarzer Anzüge und weißer Kragen, hier und da von Tweedsachen aufgelockert, auf dunkle, gesprenkelte Säulen aus grünem Marmor und auf trauervolle Ölgemälde. Die Herren saßen auf Bänken, hatten die Hosen leicht über das Knie hochgezogen und ihre Hüte in Sicherheit gelegt. Sie lehnten zurück und starrten steif auf den fernen Flecken des roten Lichts, das vor dem Hochaltar aufgehängt war. Auf einer der Bänke, nahe der Kanzel, saßen Mr. Cunningham und Mr. Kernan. Auf der Bank dahinter saß Mr. McCoy alleine und auf der Bank hinter ihm saßen Mr. Power und Mr. Fogarty. Mr. McCoy hatte vergeblich versucht, auf einer Bank zusammen mit den anderen Platz zu finden, und als sich die Gesellschaft in Quincunx Stellung niedergelassen hatte, hatte er vergeblich versucht, komische Bemerkungen zu machen. Da diese nicht günstig aufgenommen worden waren, hatte er davon abgelassen. Selbst er war empfänglich für die feierliche Atmosphäre, und selbst er begann, auf den religiösen Stimulus zu respondieren. Flüsternd machte Mr. Cunningham Mr. Kernan auf Mr. Harford aufmerksam, den Geldverleiher, der in einiger Entfernung saß. Und auf Mr. Fanning, den Wahlregisterbeamten und Bürgermeistermacher der Stadt, der unmittelbar unter der Kanzel neben einem der neu gewählten Councillors des Bezirks saß. Zur Rechten saß der alte Michael Grimes, Besitzer dreierlei Häuser, und Dan Hogans Neffe, der für die Stellung im Büro des Town Clerk vorgesehen war. Weiter vorne saßen Mr. Hendrick, der Chefreporter des Freeman's Journal, und der arme O'Carroll, ein alter Bekannter von Mr. Kernan, der seinerzeit eine bedeutende Gestalt im Geschäftsleben gewesen war. Allmählich, als er vertraute Gesichter erkannte, begann Mr. Kernan sich heimischer zu fühlen. Sein Hut, den seine Frau wieder instand gesetzt hatte, ruhte auf seinen Knien. Ein paar Mal zog er mit einer Hand die Manschetten herunter, während er mit der anderen leicht, aber fest die Hutkrempe hielt. Man sah eine mächtige Gestalt, deren oberer Teil von einem weißen Rochett umhüllt war, sich in die Kanzel hinaufkämpfen. Zur gleichen Zeit kam die Gemeinde in Bewegung, zog Taschentücher hervor und kniete sorgsam auf ihnen nieder. Mr. Kernan folgte dem allgemeinen Beispiel. Die Gestalt des Priesters stand jetzt aufrecht in der Kanzel, und zwei Drittel ihrer Masse, von einem wuchtigen roten Gesicht gekrönt, ragten über die Brüstung. Pater Purden kniete nieder, wandte sich dem roten Lichtfleck zu und betete, mit den Händen sein Gesicht bedeckend. Nach einer Pause deckte er sein Gesicht wieder auf und erhob sich. Die Gemeinde erhob sich gleichfalls und ließ sich wieder auf ihren Bänken nieder. Mr. Kernan brachte seinen Hut wieder in die Ausgangslage auf dem Knie und bot dem Prediger ein aufmerksames Gesicht dar. Der Prediger schob mit kunstvoller großer Gebärde jeden der beiden weiten Ärmel seines Rochetts zurück und musterte langsam die ausgerichteten Reihen der Gesichter. Dann sagte er, »Denn die Kinder dieser Welt sind gegenüber ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Auch ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn es zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufnehmen.« Pater Purden entwirrte den Text mit dröhnender Selbstsicherheit. »Kaum ein anderer Text in der ganzen Heiligen Schrift«, sagte er, »sei so schwer richtig auszulegen. Es sei ein Text, der für den oberflächlichen Beobachter im Gegensatz zu der erhabenen Moral zu stehen scheine, die Jesus Christus andernorts gepredigt habe. Jedoch scheine ihm der Text, so erklärte er seinen Zuhörern, in besonderem Maße als Richtschnur für jene geeignet, deren Los es war, in der Welt zu leben und die dennoch nicht nur für die Welt leben wollten. Es sei ein Text für Geschäftsleute und Berufstätige. In seinem göttlichen Verständnis für jeden Winkel unserer menschlichen Natur habe Jesus Christus begriffen, dass nicht alle Menschen zum religiösen Leben berufen seien, dass die bei weitem überwiegende Mehrzahl gezwungen sei, in der Welt und, in gewissem Grade, für die Welt zu leben. Und mit diesem Satz habe er ihnen ein Wort des Zuspruchs geben wollen, indem er ihnen als Vorbilder für das religiöse Leben eben jene Mammonanbeter vor Augen stellte, die von allen Menschen die säumigsten in Dingen der Religion waren. Er erklärte seinen Zuhörern, dass er an diesem Abend nicht da wäre, um ihnen Furcht einzuflößen oder sonst einen verstiegenen Zweck zu verfolgen, sondern um als Mann dieser Welt zu seinen Mitmenschen zu sprechen. Er sei da, um zu Geschäftsleuten zu sprechen. Und er würde es auf geschäftsmäßige Art und Weise tun. Wenn er sich das Bild erlauben dürfe, sagte er, so sei er ihr geistlicher Buchhalter und er wünsche, dass jeder einzelne seiner Zuhörer seine Bücher öffne, die Bücher seines geistlichen Lebens, um festzustellen, ob sie auf den Heller mit dem Gewissen übereinstimmten. Jesus Christus sei kein strenger Dienstherr, er habe Verständnis für unsere kleinen Fehler, Verständnis für die Schwachheit unserer armen, gefallenen Natur, Verständnis für die Versuchungen dieses Lebens. Wir kämen vielleicht, wir alle kämen gewiss von Zeit zu Zeit in Versuchung. Wir alle hätten gewiss unsere Fehler, aber ein einziges, sagte er, verlange er von seinen Zuhörern, und das sei, aufrecht und mannhaft zu Gott zu sein. Wenn ihre Konten in jedem Punkt stimmten, zu sprechen, jawohl, ich habe meine Konten überprüft, ich finde alles einwandfrei. Wenn es aber, was wohl vorkommen könnte, Unstimmigkeiten gab, die Wahrheit zuzugeben, freimütig zu sein und wie ein Mann zu sprechen, jawohl, ich habe meine Konten überprüft, ich finde dies unrichtig und jenes unrichtig, aber mit Gottes Gnade werde ich dieses und jenes richtig stellen. Ich werde meine Konten in Ordnung bringen. Dubliner von James Joyce aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Gnade mit Peter Fricke, Silvester Groth und Thomas Thieme. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.